Erster die Wüste und das trockene Land freuen sich. Die Steppe wird grün wie eine Blume. Zweiter sie wird sehr grün und schön sein. Sie wird sich freuen und singen. Gott gibt ihr seine Schönheit. Dritter macht die schwachen Hände stark. Macht die wackeligen Knie fest. Vierter sagt zu den traurigen Menschen, habt keine Angst. Euer Gott ist da. Gott kommt und hilft euch. Er wird das Böse bestrafen. Fünfter dann werden blinde Augen sehen. Taube Ohren werden hören. Sechster lahme Menschen werden springen wie ein Hirsch. Stumme Menschen werden singen. Wasser kommt in die Wüste. Bäche fließen in der Steppe. Siebter trockenes Land wird zu Wasser. Es gibt Quellen für Durstige. Wo Schakale waren, wachsen Pflanzen. Achter dort wird ein Weg sein. Er heißt der Heilige Weg. Böse Menschen dürfen nicht darauf gehen. Gott selbst wird sie führen. Niemand wird sich verirren. Neunter es wird dort keine Löwen geben. Keine gefährlichen Tiere sind dort. Gottes Volk geht sicher auf dem Weg. Zehnten Gottes Volk kehrt heim nach Zion. Sie sind sehr glücklich und singen. Sie haben ewige Freude. Traurigkeit und Sorgen sind weg.